Sie kennt genau die Wirkung einer Frau, wenn sie sich in ihren Hüften wiegt. Roly-poly. Viele haben schon versucht mit ihr zu gehen, doch sie ließ sie einfach alle stehen. Roly-poly. Roly-poly. Sie hat langes Haar und es ist mir klar, ich stehe auf sie. Nach uns rum. Roly-poly. Roly-poly. Gehen, drehen sich alle Leute nach uns um.